das Wetter. Stürmt und stürmt der Trieb, das Wetter. Stürmt und stürmt nur, der Trieb, das Wetter, weil der Fluchen auf mich los. Weil der Fluchen auf mich los. Stürmt und stürmt der Trieb, das Wetter. Weil der Fluchen auf mich los. Stürmt der Trieb, das Wetter, weil der Fluchen auf mich los. Schlag der Unglücksflammen über mich zusammen. Schlag der Unglücksflammen über mich zusammen. Stört ihr Feinde meine Ruhe? Spricht mir doch Gott tröstlich zu, ich bin dein Haupt und Verräter. Ich bin dein Haupt und Verräter. Ich bin dein Gott, dein Haupt und Verräter. Ich bin dein Haupt und Verräter.